wiederkehrende Anfall von Schizophrenie erliege, dann teilen sich der Blick, dann teilen sich die Sinne, dann teilen sich die Gegenwart und ich bin der Meinung, dass ich ein Arschloch bin. Anstatt mich den schönen Dingen des Lebens zu widmen, instead of doing the nice things, versaue ich mir Tag für Tag damit, I waste all of my days, dass ich ein Arschloch bin. Wer befreit mich von der Gier nach frischem Fleisch, nach Wahrnehmung, nach wirklichen Menschen? Die Freiheit, die ich meinte, meint die Menschen, die ich meinte, und nichts von dem, was ich unter Mühen. Anstatt mich den schönen Dingen des Lebens zu widmen, versaue ich mir Tag für Tag damit, dass ich ein Arschloch bin. Was will ich Arschloch überhaupt von mir? Schleppte mich durch blitzende Nächte und zuckende Leiber, pumpte mich durch die Tunnel der U-Bahn, stopfte mich ins Allerheiligste der balzende Jugend und bescherte mir hin und wieder eine Berührung. Das Telefon versicherte mir, es gibt ein Leben außerhalb meiner vier Wände. Und es berührt mich nicht, denn ich bin ein Arschloch. I am an asshole. Anstatt mich den schönen Dingen des Lebens zu widmen, versaue ich mir Tag für Tag damit, I waste of all of my dass ich ein Arschloch bin. By being an asshole. Ungeklärt blieb nur, was will ich von mir? Ungeklärt blieb nur, was will ich von mir? Niemand fühlte sich dazu berufen, mich deshalb zu bewundern. Thank you.